Wir lesen heute Abend die Verse 13 bis 22 aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes unter dem Thema Glaube offenbart Zukünftiges. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen und sich ihrer getröstet und wohlgenügen lassen und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden wären. Denn die solches sagen, die geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wo sie das gemeint hätten, von welchen sie waren ausgezogen, hatten sie ja Zeit, wieder umzukehren. Nun aber begehren sie eines Bessern, nämlich eines Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht zu heißen, ihr Gott, denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, da er versucht war, und gab dahin den Eingeborenen, da er schon die Verheißungen empfangen hatte, von welchem ja gesagt war, in Isaak wird dir dein Same genannt werden. Und er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er auch ihn zum Vorbilde wiederbekam. Durch den Glauben segnete Isaak von den zukünftigen Dingen den Jakob und Esau. Durch den Glauben segnete Jakob, da er starb, beide Söhne Josefs und neigte sich gegen seine Stabesspitze. Durch den Glauben redete Josef vom Auszug der Kinder Israel, da er starb, und tat Befehl von seinen Gebeinen. Soweit Gottes Wort. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Brief an die Hebräer ist jetzt nicht nur mit dem Hebräer überschrieben und eine allgemeine Aussage für uns, damit wir besser Bescheid wissen, was geschehen war und geschehen soll, sondern es ist ein bewusster Brief an die Gemeinde, damals der jüdischen Gemeinde, mit der Aufforderung, nicht mehr zurückzusehen und an dem, was man bisher gewohnt war, hängen zu bleiben. Und auch nicht nur mit dem momentan Gegenwärtigen zu rechnen, sondern immer im Blick auf das Zukünftige zu leben, auf das Fertige, auf das, was in Jesus Christus vollendet wurde, diesem einmaligen Opfer für alle Zeiten, für alle Sünden der Menschen, für alle Sünder, wie sie auch heißen, Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Und dass dieses vollbracht, das Fertige, immer vor Augen bleiben soll und alle Handlungen in der Gegenwart danach ausgerichtet sein sollen. Also nicht stehen bleiben, was ja in der Jerusalemer Gemeinde passieren konnte, indem man ja auch Rückschau sogar hielt im Blick auf den alttestamentlichen Gottesdienst. Mit beidem war man konfrontiert, das, was die Väter einst taten, was wir taten, bevor wir Jesus Christus kennenlernten, und dem, was jetzt neu geoffenbart wurde, in dem Lamm von Golgatha, in dem Messias, der auferstanden ist von den Toten und ewig lebt. Der Gerechte, so haben wir gelesen, wird seines Glaubens leben. Der Gerechte wird des Glaubens leben, dessen, was Gott ihm gesagt hat, was Gott gezeigt hat. Und Gott zeigt immer das Zukünftige, das Fertige. Und hält uns das Zukünftige vor. So wie wir als Kinder Gottes wissen, wir haben eine Heimat im Himmel. Darum leben wir heute so, weil wir diese Heimat einnehmen werden. Wir leben nicht deswegen in dieser und jener Art hier heute, weil wir eine irdische Heimat haben. Sondern unser Leben wird geprägt und ausgerichtet aufgrund dessen, was zukünftig zu sehen sein wird. Und das soll Gemeinde Jesu nach vorne bringen. In Wahrheit zum Ziel. Wir kommen aus dem Schatten in das Eigentliche. Wir gehen, wenn wir es genau betrachten, nicht vorwärts, sondern rückwärts zum Ausgangspunkt. Denn wir haben ja auch das Wort gelesen, dass das alles ein Schatten war, der wahren Stiftshütte im Himmel, dessen, was im Himmel ist. Somit leben wir quasi im Schatten zum eigentlichen Ausgangspunkt hin. Wir bewegen uns wieder in die Gegenwart der Realität Gottes. Also nicht direkt vorwärts gehen, wie wir das meinen, sondern wir leben in das Vollkommene hinein. Das ist der Maßstab, das ist die Zielsetzung. Der Gerechte wird also des Glaubens leben. Abraham wurde ja deswegen gerecht genannt, bevor er überhaupt zu Werken kam, weil er glaubte. Er glaubte an die zukünftigen Dinge, die Gott ihm verheißen hat, ohne dass er sie sah. Dein Same wird so wie die Sterne am Himmel. Kannst du sie zählen? Nein. Aber er glaubte ihm. Er glaubte ihm und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Das bedeutet ja also eine Lebenshaltung, die auf das Zukünftige, das noch zu Erwartende, das äußerlich zu Erlebende abgestellt ist. Wir stellen unser Glaubensleben nicht auf die Erfahrung des einen Tages ab, was hier abläuft. Das wäre ein zu kleines Glaubensleben. Unser Glaubensleben ist abgestellt auf das himmlische Jerusalem. Dadurch wird der heutige Tag geprägt. Unser Glaubensleben ist abgestellt auf die Entrückung, dass wir beim Herrn sind alle Zeit. Davon ist unser heutiger Tag geprägt. Nicht von den Ereignissen des Tages. Die sind wohl da, aber sie sollen Gemeinde Jesu nicht aufhalten. Die Gemeinde, besonders auch unter den Juden, sollte dieses Vollbracht immer wieder vor Augen in ihrem Herzen haben. Im Geist sind wir ja schon am Ziel, durch die Vollkommenheit in Jesus Christus. Und dem Leib nach handeln wir auf dieses Ziel hin ausgerichtet. Dem Leib nach. Wir haben in diesen Tagen auch von Heiligung gesprochen. Was ist denn Heiligung? Ist Heiligung ein Umstand, der sich an den heutigen Ereignissen orientiert? Ich will ein anständiger Mensch werden, weil ich heute ein getroffen habe, dem ich gut begegnen soll? Ist das der Begriff der Heiligung? Nein. Heiligung ist ein Maßstab, der in der Zukunft, das heißt im himmlischen Jerusalem liegt. Da misst sich die Heiligung hier und heute. Nicht an den Lebensumständen oder den Menschen, denen wir begegnen. Davon machen wir nicht die Heiligung abhängig. Wir leben also durch den Heiligen Geist schon am Ziel und nach dem Leib handeln wir auf das Ziel gerichtet. Wahrer Gottesdienst des Glaubens ist immer auf das Zukünftige ausgerichtet. Dieser Gottesdienst ist nie mehr rückwärtsgewandt noch zeitbezogen. Ich sage da vielleicht etwas, was unangenehm klingt, weil es ja manchmal anders ausgelegt wird. Ein wahrer Gottesdienst ist weder rückwärtsgewandt noch zeitbezogen, sondern immer zukunftsbezogen auf die Herrlichkeit Gottes. Diese Beziehung löst einen wahren Gottesdienst auch im Jetzt aus. Wir machen uns also nicht von den äußeren Umständen abhängig, sondern von dem Maßstab, der im Himmel gilt. Nicht gesät, so sollte den Hebräern gesagt werden, die zu Jesus gekommen waren, oder Anpassung an die gegenwärtige Gesetzlichkeit vieler, die Freiheit in Christo noch nicht kennen, ist Leben mit Gott. Wir denken da an die Apostelgeschichte 21. Da sehen wir diese Diskrepanz, also das heißt dieses Reiben auch aneinander mit unterschiedlichen Glaubensformen. Paulus kam mit etlichen Brüdern nach Jerusalem. Er hatte seine Missionsreise hinter sich und er suchte nun die Brüder auf, sonderlich auch Jakobus, der ihm entgegenkam und viele andere Ältesten. Und da steht in Apostelgeschichte 21, ab Vers 19, und als er sie gegrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott getan hatte unter den Heiden durch sein Amt. Da sie aber das hörten, lobten sie den Herrn und sprachen zu ihm aber: Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden sind, die gläubig geworden sind, und alle sind sie Eiferer für das Gesetz. Also man hätte ja sagen können, und alle sind sie noch Eiferer für das Gesetz. Alle leben sie noch im Rückblick zu dem, was nur der Schatten zu dem Vollkommenen war. Und jetzt geht es weiter. Sie sind aber berichtet worden wider dich, dass du lehrst von Mose abfallen. Dass du lehrst, dass das, was sie dort im Gesetz halten, nicht mehr gültig ist, und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht mehr beschneiden lassen, auch nicht nach derselben Weise wandeln. Was denn nun? Was sollen wir machen? Aller Dinge muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Hier merken wir also eine eindeutige Situation, die Hebräer betraf und die ja, wie wir uns sagten, in den Tagen auch Christen der heutigen Zeit betreffen können, die immer im Rückblick stehen zu dem Alten und in Gesetzlichkeit verfallen und sich daran festklammern. Schau, wie viele tausend Juden sind gläubig an Jesus und sie eifern alle noch um das Gesetz. Und jetzt bist du natürlich, Paulus, der Apostel der Heiden, ein Gegenstand des Ärgernisses geworden. Obwohl du ausgesondert bist von Gott, sie ärgern sich über dich, weil du die Freiheit in Christi lebst. Und sie sind berichtet worden gegen dich. Du hebst die Gebote Mose auf. Pass auf. Ja, wir wissen ja, sie wollten ihn nachher auch töten und steinigen. Deswegen ist dieser Brief geschrieben. Es musste den Christen gesagt werden, nicht im Rückblick ist Glaubensleben zu leben, sondern im Blick auf das Vollkommene der Zukunft. Und darum dieses Kapitel 11 auch, da werden nämlich die Glaubensväter aufgezeigt, die immer, Glaube lebt immer von den Dingen, die in der Zukunft schon fertig sind. Das, was gegenwärtig gelebt wird, kriegt die Prägung immer von dem, was für die Zukunft schon gesagt worden ist. Nie, was für die gegenwärtige Zeit allein von Bedeutung hat, sondern die Zukunft. Das einladende Leben und Handeln in der Erweckung ist ein Leben in der Erwartung des himmlischen Vaters Reich. In der Erwartung, all das zu sehen und zu erleben, was bereits fertig ist. Und durch dieses Leben der Ausrichtung im Blick auf das Zukünftige, das uns verheißen ist, das schon fertig ist, wirken Kinder Gottes einladend zu etwas hin, was andere nicht kennen. Wir dürfen ja nie einladen in unsere Kreise zu uns Menschen. Da soll bloß keiner kommen. Wir wollen einladen zu Jesus, zu Gott, wo alles fertig ist. Wir wollen einladen zu dem Zukünftigen, dem himmlischen Reich, das Ewige, das himmlische Jerusalem, da wollen wir einladen. Und unser Leben soll diese Einladung aussprechen, nicht zur EC-Gemeinde oder zu irgendeiner Freikirche oder wie es auch immer heißt oder wie es heißen darf, heißt ja vieles, irgendwie. Dazu wollen wir keine Menschen einladen, bloß nicht. Kinder Gottes laden zu dem Ewigen ein. Und das Leben der Gemeinde soll eine Einladung dahin aussprechen. Die hebräische Gemeinde, so haben wir ja gelesen, stand ja in der Gefahr, trotz der Erlösungstat Jesu, trotz des Glaubens an Jesus Christus, ihren Gottesdienst wieder rückwärtsgewandt auszuüben. Wieder in die Tradition zurückzufallen, in den Schatten von dem Ewigen, von dem Vollbrachten und auch wieder gegenwartsbezogen. Auch bestand die Gefahr, wenn unser Glaube und ihr Glaube nur an vergangene Tage denkt, stehen zu bleiben und kein Zeugnis mehr zu sein. gibt es mal zum Beispiel, da war ein junger Bruder nicht lange im Glauben und wir hatten Großveranstaltungen, auch von Mitternacht zu. Und er stand immer draußen vor der Versammlungstür. Und dann sah ich eines Tages, sag mal, warum kommst du nicht in die Versammlung rein? Ja, ich bin ja jetzt bekehrt, das wäre für die anderen. Das heißt also, ich berufe mich nur auf das, was da gewesen ist und das war's. Wenn wir also immer nur in unser Glaubensleben in die Vergangenheit schauen, dann war's das, dann bleibt's das, dann geht's nicht mehr weiter. Dann sagen wir, oh, vor 50 Jahren, ja, da habe ich mich bekehrt, da war Evangelist so und so da. Und dann schwelgen wir in diesen Gedankengängen und es geht nicht mehr vorwärts. Nein, der Blick und die Prägung soll das Zukünftige sein in unserem Leben, nicht das Vergangene. So kann zum Beispiel, und das ist in unserer heutigen Zeit ja nun angesagt bei der Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit oder Krankheit zu meinen Lebensfragen werden und mein Leben bestimmen. Und der Glaube wird zu einem Gegenwartsbezug, nicht mehr zu einem zukünftigen Bezug. Der Glaube wird eingeschränkt nur noch auf dieses Problem, Arbeitslosigkeit, Krankheit. Und dann dreht sich alles nur in meinem Glaubensleben um die Krankheit und um die Arbeitslosigkeit, um Besitz. Und das ist das, wovon Gemeinde Jesu gelöst werden muss. Es dreht sich nicht um das Gegenwärtige und das Vergangene, sondern um das Zukünftige. Matthäus 6 sagt der Jesus zu seinen Jüngern, ab Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen, ihr sollt nicht sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Was werden wir in dieser Zeit haben können oder bewegen können? Das sollen wir nicht fragen, sondern das Trachten, zwischendrin steht dann nach solchem Trachten ja die Heiden, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das braucht, trachtet nach dem Reich Gottes. Das ist nicht der Gegenwartsbezug zu den Dingen der Zeit, was werden wir essen, trinken, wie werde ich wieder gesund, wie kriege ich eine neue Arbeit und so weiter. Es sind auch wichtige Fragen, ohne Zweifel, aber nicht prägend für das Glaubensleben. Das Glaubensleben heißt, trachte nach dem Reich Gottes, nach dem, was droben ist. Nach dem himmlischen Jerusalem. Denn von dort aus, von der Zukunft aus, so will ich sagen, wird das heute richtig gesteuert und gelenkt. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Das ist damit eingebettet. Denn der Herr weiß, dass wir das brauchen. Das Gegenwärtige. Oft ist es aber im Christenleben so, dass genau das Gegenwärtige bei uns die Dominanz hat. Ist das Wichtige. Und das Reich Gottes, das ist ganz ferne, das kommt auch noch. Aber das soll das Erste sein. Und alles andere so untergeordnet, dass es uns keine Sorgen bereitet. Dass wir frei bleiben für die Führung des Herrn. Die Glaubensväter, die also jetzt dieser Gemeinde hier im Hebräerbrief und natürlich auch uns zum Vorbild gesetzt wurden, lebten ja alle im Blick auf das von Gott verheißene Zukünftige. Ihre gegenwärtigen Handlungen richteten sich danach aus. Was sie heute taten, war eine Ausrichtung und eine Wegstrecke im Blick auf das, was sie einnehmen wollten. Im Blick auf das, was ihnen gesagt wurde. Das haben wir also schon im Vorspann in den Versen zuvor im Hebräerbrief gelesen und auch jetzt wieder. Sie haben zwar noch nicht das himmlische Reich eingenommen, so wie wir es auch noch nicht äußerlich eingenommen haben, sondern im Geiste eingenommen haben. Und sie hatten die Verheißung, der Messias kommt. Sie haben es aber immer von ferne gesehen. Immer von ferne gesehen. So haben wir es gerade gelesen. Von ferne geschaut. Das war immer vor ihren Augen. Das heißt, die Bewegung und die Bestimmung ihres Lebens auf Erden war von der Ferne, von diesen Zusagen dieser Prägung des himmlischen Reiches bestimmt. Und sie haben sich daran getröstet, an der Zukunft. Egal, was sie hier erlebten. Sie trösteten sich immer an dem himmlischen Reich, an der Zukunft. Und haben dadurch immer bekannt, wir sind Gäste und Fremdlinge. Wir gehören nicht hierher. Jeden Tag. Und wenn ich ein Gast bin, irgendwo, dann richte ich mich nicht so ein, das mache ich hier auch nicht in dem Zimmer, dass ich jetzt meine Badezimmertür umändere, weil die gar nicht so richtig aufgeht, weit genug mache ich nicht. Ich bin ja nur Gast hier. Wäre das meine Wohnung, dann würde ich mir schon Gedanken machen, also so kann man das nicht weitermachen. Da werde ich die Tür verändern. Aber ich bin ja nur Gast. Dann nehme ich die Gegebenheiten einfach in Kauf, denn ich gehe ja bald wieder. Und so lebten sie als Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde. Nicht hier, um alles umzuändern, nach ihren Gutdünken, alles zu genießen, alles auszukosten, sondern nur vorübergehend zu sein. Wir nehmen die Gegebenheiten an, aber unsere Heimat ist im Himmel. Verstehen wir? Das ist ein anderes Gepräge für unser Berufsleben, für unser Alltagsleben, da wo wir stehen. Wir reiben uns nicht an den Situationen und Gegebenheiten der Zeit auf. Wir halten uns auch nicht auf. Sondern wir nehmen sie einfach als, so sind sie eben. Und das verlassen wir bald. Wir verlassen bald unseren Körper und dann interessiert das überhaupt nicht mehr, ob wir heute Abend Kartoffeln oder Brot gegessen haben. Das spielt ja gar keine Rolle mehr. Wir haben es einfach getan, was da möglich war. Wir sind viel gelassener den zeitlichen Abläufen gegenüber. Und das waren die Glaubensväter. Als Gast also nehme ich die äußeren Gegebenheiten so an, wie sie erstmals sind und richte mich aber aus auf mein Zuhause. Deswegen, ich freue mich dann auch, wenn wir wieder nach Hause kommen. Wir haben versucht, unsere Wohnung so einzurichten, wie wir am besten damit umgehen können. Das darf ich. Da ist mein Blick dann auf die Türen anders gerichtet, als auf die, die hier im Hause sind. Hier werde ich bald nicht mehr sein. In Johannes 8, Vers 56 sagt der Herr, dass Abraham so lebte, indem er nämlich seinen Tag sah, den Tag der Erlösung, und sich freute. Er freute sich also immer an dem Zukünftigen. Und es prägte sein Gegenwärtiges. Die Freude am Zukünftigen. Nicht die Freude am Gegenwärtigen allein. Was Gott gerade heute gegeben hat, da sollen wir auch dankbar sein und froh. Aber die Hauptfreude ist die Freude am Zukünftigen, die dann auch den Weg im Gegenwärtigen prägt. Er sah die Erlösungstat im Glauben, er sah das Fertige und war dadurch getröstet. Er ordnete seinen Lebenswandel dieser Zukunft unter und richtete alles darauf aus. Und somit haben sich alle Gläubigen in ihrem Wandel am Zukünftigen zu messen, nicht am Gegenwärtigen, auch nicht am nächsten Menschen. Wir sagen das ja manchmal so, auch und als Christen, im Verhältnis zu dem anderen bin ich ja noch gut. Der und die, die haben da ihre Schwächen, naja, ich bin schon ganz gut. Ein Christ misst sich nicht am gegenwärtigen Zustand eines anderen Menschen und nicht an einem anderen Menschen überhaupt, sondern an dem zukünftigen. Oh, da sagen wir, Herr, da fehlt mir ja noch alles. Oh, da brauche ich ja noch so viel. Ach, habe ich die Zeit überhaupt noch, das alles zu lernen? Ach, da kann ich ja gar nicht nach rechts und links schauen, wie die anderen sind, sondern da muss ich ja zusehen, dass ich selber vorwärts komme. Das ist ein Messen am Zukünftigen. Keine Zeit mehr zur Kritik, keine Zeit mehr zur Verurteilung, sondern nur noch Zeit, Ausblick zu haben auf das, was Gott uns bereitet hat und sich da hineinziehen zu lassen. Das ist die Aufgabe der Gläubigen und die Hebräer hatten es da in Jerusalem noch schwer und in Israel, sich von diesem Rückliegenden, von der Beobachtung, pflegte auch den richtigen Gottesdienst, hat er auch seinen Zehnten gegeben, von davon abzukommen. tut mir manchmal leid, dass auch heute Gläubige sich in dieser Weise beobachten. Ich habe das mal einmal mitbekommen in einer Baptistengemeinde, da dachte ich, das kann doch nicht sein. Da führt einer eine Liste genau und da hat jemand noch einen Lohnstreifen gegeben, ob der seinen Zehnten bezahlt hat. Ich sage, was ist denn das? Ist das lebendige Gemeinde Jesu? Dass man da dann fordert, du musst deinen Zehnten Lohnstreifen her und dann schreiben wir genau in der Liste ein, was du bezahlt hast. Das kann doch nicht sein. Das ist nicht gemessen an der Zukunft. Das ist gemessen an der Vergangenheit und vielleicht an gegenwärtigen Umständen. Nein, wir messen uns an der Zukunft. Wir haben alles in Christus. In uns zugleich nichts, aber in Jesus alles. Wer also so lebt im Blick auf das Zukünftige, kann in dieser Welt nichts mehr verlieren. Nichts mehr. Er bleibt darum bestehen in der lebendigen Hoffnung. Immer lebendigen Hoffnung auf die Einnahme des Zukünftigen. Nur wer in dieser Welt Besitz und ein Zuhause findet, lebt in der Furcht, alles zu verlieren und alles verlassen zu müssen. Nur wer in der Welt Besitz und ein Zuhause gefunden hat, hat Angst, das zu verlieren und verlassen zu müssen. Hat auch Angst vor dem Sterben, weil er sein Zuhause hier verlassen muss. Aber jemand, der hier kein Zuhause hat, der hat die Angst vor dem Sterben nicht. Denn weil er weiß, ich habe ja meine Wohnung woanders. Ich fürchte mich nicht, wenn ich dieses Haus hier verlassen muss. Ich weiß, ich habe in Berlin eine Wohnung. Deswegen fahre ich gerne mit dem Bus dorthin. Ich fahre ja nicht ins Leere. Und die Wohnung gefällt mir sogar besser als das Zimmer hier. Also fürchte ich mich nicht, aus meinem Zimmer, wo ich jetzt so viele Tage war, mich einrichten musste, auszuziehen. Ich verlasse in Wahrheit nichts. Ich gehe einfach weg. Das Gesetz, so sollte die Gemeinde wissen, bindet an einen irdischen Gottesdienst, wodurch man etwas verlieren kann und etwas unterlassen kann. Aber die Gnade in Jesus Christus bindet durch den Glauben an einen himmlischen Gottesdienst, der zugleich die wahre Heimat offenbar werden lässt. Man verliert also nichts. Ich lese nochmal die Verse 14 bis 16. Denn die solches sagen, die geben ja zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wo sie das gemeint hätten, von welchem sie waren ausgezogen, dann hatten sie ja Zeit, wieder umzukehren. Nun aber begehren sie eines Besseren, nämlich eines himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, so heißen ihr Gott. Denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Die Gemeinschaft mit Gott zieht uns zu sich näher, zieht uns durch die gegenwärtige Zeit bis zur Vollendung. Die Gemeinschaft ist endgültig in Jesus Christus aufgerichtet worden. Sie muss durch nichts mehr ergänzt werden, sie ist vorhanden. Darum sollte der Gemeinde gesagt werden, haltet euch an den geoffenbarten Messias, an den gestorbenen, gekreuzigten und auferstandenen vom Tode Christus, den, der euch erlöst hat. Unser Zuhause ist absolut festgelegt. Johannes 14, Vers 2 versuchte das der Herr Jesus schon den Jüngern vor Pfingsten zu sagen. Sie sollten sich nach Pfingsten ja daran erinnern, was sie auch zuvor schon gehört haben, damit sie es richtig einordnen. Und er sagt zu ihnen, euer Herz soll doch nicht schreckhaft sein und sich erschrecken. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das ist echt. Das steht fest. Und wenn es nicht so wäre, dann würde ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Also mit anderen Worten, ihr müsst kein anderes Zuhause mehr suchen. Ihr braucht euch nicht etablieren. irgendwo festsetzen oder irgendwas festhalten. Ich habe für euch eine Stätte bereitet. In Offenbarung 21, Vers 2 und 7 steht Folgendes dazu. Ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Ich sah diese Stadt, die ist da, die ist da, die Heimat ist da. Sie ist schon vorhanden, sie ist schon fertig. Wir werden da einst einziehen und sollen jetzt schon leben im Blick auf den Einzug dort. Wir sollen jetzt schon hier loslassen, was uns hindert, dort einzuziehen. Vers 7, wer überwindet, der wird ja alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Alles ist fertig. Bis zur Einnahme dieser Verheißung in Jesus Christus gibt es kein wirkliches Zuhause für Kinder Gottes hier auf Erden, sondern ein Leben im Glauben, im Blick auf das Zukünftige, im Blick auf die Einnahme des himmlischen Jerusalems, in der Erwartung, es bald einnehmen zu können. Hier gibt es kein Zuhause. Hier gibt es keinen festen Platz für Kinder Gottes. Hier gibt es keine feste Lebensform für Kinder Gottes. Es ist alles nur ambulant, alles nur vorübergehend und deswegen nicht so wichtig wie der feste Platz und die feste Lebensform bei Gott. Sie ist höher, merken wir. Die Zeiten wandeln sich, aber der feste Platz Gottes, den wir in Jesus Christus bekommen haben, wandelt sich nie. Der steht so felsenfest, dass ihn durch nichts bewegen kann. Jetzt kommen wir also zurück zu unserem Text, auch im Hebräerbrief. Abraham, deswegen wurde ja der Gemeinde das gesagt, lebte im Glauben. Warum denn diese Beispiele? Warum denn einer Gemeinde, die Jesus Christus glaubt, plötzlich ein rückliegendes Beispiel von den Glaubensvätern? Nur deswegen, dass auch sie genau im selben Glauben leben sollen wie die Väter, die nämlich immer auf das Zukünftige hingelebt haben. Und wir sollen es auch tun. Abraham lebte im Glauben an die Auferstehung von den Toten. Wir haben gelesen, dass er seinen Sohn opfern sollte. Und nicht nur einen Sohn oder seinen Sohn, sondern den ganz bestimmten, von dem Gott gesagt hat, in ihm sollen die Verheißungen, die ich gegeben habe, weiter erfüllt werden. In ihm will ich mein Werk weiterführen. Und den opferst du jetzt. Und dann lesen wir, er tat es, weil er an die Zukunft glaubte, die Auferstehung der Toten. Seine gegenwärtige Tat hatte also den Charakter des Glaubens an das Zukünftige. Und genau das sollen wir auch tun. Die gegenwärtige Tat, den Charakter des Glaubens an das Zukünftige. Er glaubte an die Auferstehung der Toten. Er opferte Isaak im Blick auf den kommenden Christus, der noch gar nicht da war, aber den er ja doch im Glauben schon schaute und freute sich darüber. Er opferte Isaak im Blick auf die Überwindung des Todes, die Gabe Gottes in Jesus, so wie es in Römer 6,23 heißt, der Tod ist der Sünde sollt, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Gut, dann opfere ich Isaak im Blick auf die Gabe Gottes, im Blick auf die Zukunft. Tue ich jetzt in der Gegenwart etwas, was ich, wenn ich es nur in der Gegenwart sehen würde, nie tun würde. Aber weil ich in die Zukunft schaue, auf die Gabe Gottes, kann ich das tun. Denn ich glaube an die Auferstehung der Toten. Lesen wir doch mal 1. Mose 17. Das ist ja ein Spannungsfeld im Leben des Abraham, sondergleichen Verheißungen an Aufforderungen, die augenscheinlich dagegen stehen und dann Glaube und Gehorsam auf das Wort hin, genau das zu tun, was Gott gesagt hat. 1. Mose 17, Vers 19. Gott sprach: Ja, Sarah, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak heißen, denn mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Also der Mann muss doch leben. Mit ihm, mit dem Isaak, der muss doch leben. Was für eine gewaltige Verheißung. In Kapitel 21, Vers 33 lesen wir dann diese Hoffnung, diese Lebenshoffnung Abrahams zu Gott. Wo es heißt, Abraham pflanzte Bäume zu Beersheba. Also er hätte ja auch sagen können, ja, wenn das so ist, dass das ja nur jetzt ein gegenwärtiger frommer Spruch ist für Isaak, den ich hier habe, und hat keine Zukunft, dann brauchen wir keine Bäume mehr pflanzen. Aber der Ausdruck, er hatte hier mit Abimelech einen Bund geschlossen bei Beersheba, dass keiner den anderen angreift, und dass Abraham auch in Ruhe in die Zukunft leben kann, im Blick auf das, was Gott verheißen hat. Und diese Ruhe spiegelt sich wieder, indem er Bäume pflanzte. So wie es mal Martin Luther sagte: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute meinen Apfelbaum pflanzen. Ich arbeite im Blick auf das Zukünftige und nicht auf das Gegenwärtige. Ja? Und er pflanzte Bäume zu Beersheba und predigte daselbst von dem Namen des Herrn, des ewigen Gottes. Und dann ein Kapitel weiter. Da kommt die Aufforderung nach diesen Geschichten. Versuchte Gott Abraham und sprach: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, also über den du diese Verheißung dort bekommen hast, und wo du ja eigentlich jetzt auch schon gepredigt hast, dass in Zukunft auch was Gutes kommen wird. Nimm diesen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Leg ihn auf den Altar, töte ihn, verbrenne ihn, gib ihn mir. Ja, wieso? Da waren doch Verheißungen für diesen Sohn. Haben wir doch schon gepredigt. Aber da lesen wir: Abraham stand des Morgens früh auf, gürtete sein Esel, nahm mit sich zwei Knechte, seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob dann Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wie kann denn das sein? Er sollte ihn doch opfern zum Brandopfer. Wie kann er denn mit ihm zurückkommen? Er handelte gegenwärtig im Blick auf das Zukünftige. Das ist Glaubensleben. Das ist Geheimnis des Glaubens. Das ist Sieg. Er sagte ihnen: Wir gehen dorthin an und kommen wir wieder. Aber machte sich genau nach dem Wort auf. Das sehen wir ja dann auch später in den Versen in der Tat, was Gott gesagt hat. Und die beiden gingen dann miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist denn das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf. Wir blicken in das Zukünftige, nicht auf das Gegenwärtige, ob da ein Schaf ist oder nicht. Gottes Verheißungen stehen fest. Wir arbeiten jetzt in der Gegenwart von der Zukunft aus und nicht die Umstände der Gegenwart werden betrachtet. Denn das war ja alles verkehrt, ja, gegen die Verheißung Gottes. Alles war ja dagegen. Wenn er also gegen, mit dem gehandelt hätte, was er sah, was er wusste, was er erkennen konnte, im Sichtbaren, wäre er nie zu diesem Schritt gekommen. Das wird den Hebräern, der hebräischen Gemeinde vorgehalten. Schau, Abraham. Er handelte immer von der Zukunft aus im Blick auf dieses. Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und da gingen die beiden miteinander. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham da selbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn darauf. Das Schaf war immer noch nicht zu sehen. Und er band ihn darauf. Geht so, wie es Gott gesagt hat, geh hin. Er legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und er reckte seine Hand aus, fasste das Messer und machte diese Bewegung, dass er seinen Sohn schlachtete. Obwohl er vorher gesagt hat, Gott wird sich ein Schaf ersehen, wir kommen wieder. Aber er tat genau, was Gott ihm sagte, im Blick auf die Zukunft. Gegenwärtiges Handeln im Blick auf die Zukunft. Und darin wurde er nicht zu Schanden. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Jetzt weiß ich, dass du von der Zukunft aus handelst und nicht mit den gegenwärtigen Umständen, dass du dich davon nicht mehr abhängig machst, von den gegenwärtigen Umständen. Jetzt weiß ich das. Jetzt, Abraham, bist du auf dem richtigen Weg. Und das sollte die Gemeinde Jesu auch gelernt haben zu Jerusalem. Nicht mehr Rückschau halten in den alttestamentlichen Gottesdienst, nicht mehr abhängig machen von den gegenwärtigen Umständen, sondern von der fertigen Zukunft aus handeln. Wenn Gott sagt, es geht rechts lang, dann geht es auch rechts lang. Alles geschah im Glauben auf das Zukünftige. Jesus Christus wies auf die Überwindung des Todes auch hin. Matthäus 20, Vers 19. Sie werden ihn überantworten, er sprach von sich. Sie werden ihn überantworten, den Messias, den Heiden, zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Aber Jesus Christus, der Messias, lebte auch von der Zukunft her. Am dritten Tag wird er auferstehen von den Toten. Das heißt, der Vorspann war nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche war die Auferstehung. Und darum konnte auch der Vorspann mit eingebettet werden. Den hatten natürlich den eigentlichen Sinn, die Zukunft hatten die Jünger vergessen. Dreimal hat er Jesus gesagt, ich werde auferstehen von den Toten. Aber sie haben gesagt, nein, das mit der Kreuzigung, das passiert ja nur nicht. Hätten sie von der Zukunft aus damals gehandelt, hätten sie gesagt, oh, dann freuen wir uns schon auf die Auferstehung. Ja, das ist, können wir nicht so gut verstehen, dass auch das andere noch vorher geschehen muss. Aber wir werden dann dabei sein, wenn du auferstehst. Das ist von der Zukunft aus Leben. Wir merken also, Glaubensleben hat eine ganz andere Dimension, als wir sie oft als Menschen sehen und nutzen wollen. Heiligung durch die Auferstehung von den Toten. Römer 1, Vers 4, seitdem Jesus auferstanden ist von den Toten, heiligt er. Das ist das Ziel. Alle stehen durch Christus auf. 1. Korinther 15, 22. Wir leben von dem Ziel der Auferstehung her. Und das soll Gemeinde tun. Dann braucht sie sich nicht so stark zu engagieren mit dem Heute, mit dem Jetzt, mit dem Unguten in dieser Zeit, sondern kann schon in der Freude stehen auf das, was Gemeinde erlebt. 1. Korinther 15, 22, denn gleich wie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Ist das nicht eine Freude, die uns täglich bewegen sollte? Dann werden die Problemchen ganz klein. Die werden dagegen klein, wenn wir real dies im Herzen bewegen, diese Auferstehung. Was ist denn das andere dann dagegen? Ja, das ist doch Staub, das ist doch nichts. Das ist doch nur ein Schein und Schatten. Das ist doch nur ein Gaukelspiel. Das ist doch nichts Echtes. Das ist das Echte. Sie werden alle in Christus lebendig gemacht werden. ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach denen, die Christus angehören, wenn er kommen wird. Und in Vers 52, dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Ich glaube, es betrifft auch uns in unserer Zeit, dass wir viel mehr uns freuen sollen an dem. Wir werden auferstehen, verwandelt werden. Das sollte doch meinen Alltag prägen. Da kann mich doch gar nichts anderes mehr festhalten. Ich werde auferstehen, nicht? Oder wie es gesagt von Karl-Heinz Henning, der hier früher auch teilgenommen hat, als der Professor fragte, soll eine Totaloperation, eine halbe Operation, wie lange wollen Sie leben? Ich lebe ewig. Und Sie können operieren, was Sie wollen. Ich lebe sowieso ewig. Tja, Herr Professor, Sie brauchen Jesus. Das soll doch unser Leben prägen hier. Und darf es auch durch den Herrn. Darum sollen alle Glaubenden diese Tatsache des Lebens mit Gott in Zukunft verkündigen durch ihre Lebensform in Wort und Wesen. Jede Situation der gegenwärtigen Zeit ist überwindbar. Durch die Zukunft, durch das Fertige. Jede Situation der gegenwärtigen Zeit ist überwindbar. Ohne Ausnahme. Und während ich das sage, denken vielleicht manche, na ja, ich glaube das, aber wie lange dauert es oft, bis ich dazu komme? Da tritt eine Situation ein. Vielleicht ein lieber Mensch wird uns von der Seite genommen und wir brauchen manchmal Monate, Jahre, um diese Situation zu akzeptieren. Habt ihr das noch von dem Film im Sinn, als die Frau von Hudson Taylor heimging? Und sie sagte dann, ach, tut mir leid, sie hat ja natürlich gemeint, dass er allein ist. Wieso tut es dir leid, jetzt zu Jesus zu gehen? Das war eine Aussage, ja, so ein realistischer Spruch. Wir hätten vielleicht erwartet, na, er sollte doch jetzt mal traurig sein und er sollte jetzt mal jahrelang Trauer üben. Tut es dir leid, jetzt zu Jesus zu gehen? Das ist doch das Beste, da komme ich doch auch hin. Das ist doch Realismus, ja? Jede Situation des gegenwärtigen Lebens ist überwindbar. Ist überwindbar durch das Fertige, was wir in der Zukunft durch Jesus Christus schon gesichert haben. Ich lese mal Verse aus 2. Timotheus 1, 8 bis 10. Darum so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit für das Evangelium, wie ich nach der Kraft Gottes, der uns hat selig gemacht und berufen zu einem mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist in Christo Jesu vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesu Christi, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also hier dieser Wechsel. Vorher waren wir dem Zeitbezügen, dem Tod unterworfen. Der Vergänglichkeit. Jetzt ist was Unvergängliches ans Licht gekommen. Das soll die Gegenwart bei uns prägen. Und er sagt, schäme dich dessen nicht. Halte dich daran. Schäme dich nicht, also tu nicht so, als ob das was Unangenehmes wäre, weil es bloß für die Welt was Fremdes ist. Für die Gemeinde ist es nichts Fremdes mehr, sondern da ist es die Lebensrealität. Die Macht ist dem Tod genommen. Das dürfen wir glauben und wissen durch den Heiligen Geist. Der Tod ist besiegt. Vor dem brauchen wir nicht eine Sekunde mehr zittern. Fertig, aus. Nichts mehr zu sagen. Aber das unvergängliche Wesen ist an diese Stelle getreten. Das Licht. Immer da. Immer da. Durch den Heiligen Geist. Todesgeruch, Angst, muss ein Leben des Gläubigen nicht mehr durchziehen. Das befällt ihn nur, wenn er wieder Gegenwartsbezüge zulässt und Vergangenheitsbezüge. Es gibt ja viele Menschen, die fallen immer wieder in die Gedanken der Vergangenheit zurück. Beschäftigen sich da nicht auch Christen mit dem Fertigen? Ach, damals und dann war das und dies und jenes und da hat mich das und das. Ja, sie leben nur darin und werden ständig gequält. Gequält, gequält und nochmal gequält durch die Vergangenheit und die Gegenwartsbezüge. Statt auf das Fertige sich zu verlassen, wo sie frei werden könnten. Denn da ist keine Qual mehr. Da ist nur noch Sieg und Freiheit. Wir haben weiter gelesen noch, auch das gehört ja in diese Ebene mit hinein, der Isaak, der also doch lebte und nicht getötet wurde, weil Abraham von der Zukunft aus lebte, tat das Gleiche ja auch Isaak. Er glaubte an den allumfassenden Sieg Jesu schon, darin lebte er. Er segnete nicht für die Gegenwart, sondern er segnete seine Söhne für das Zukünftige. Er redete von zukünftigen Dingen. Also das heißt also, wie so eine Vorgabe, ja, das ist jetzt mein Lebensziel und meine Lebensprägung. Der Segen, der dort verheißen ist, ja. Lesen wir das mal in 1. Mose 27, was hier im Hebräerbrief aufgegriffen ist. Vers 28 und weitere. Gott gebe dir Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker müssen dir dienen. Und es war noch gar nicht zu sehen, in der Gegenwart schon gar nicht, war eine kleine Familie dort. Völker müssen dir dienen und Leute müssen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Kinder müssen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, der dich segnet. Aufgrund dieses Glaubenslebens ging der Isaak voran. Nicht, was im Moment sich abspielte, sondern Völker werden dir dienen. Und du wirst ein Segen werden für Völker. Dass diese Zukunftsaussicht zog ihn durch die Zeit. Nicht, was gerade stattfand. Verstehen wir? Und so wurde im Gegenteil natürlich dem Esau das auch gesagt. Und er wurde bei diesen mageren Dingen durch die Zeit gezogen. Das waren seine Zukunftsaussichten. Vers 39, der ja sein Erstgeburtsrecht verwarf. Da steht's, du wirst eine Wohnung haben ohne Fettigkeit der Erde, ohne Tau des Himmels, von oben her. Von deinem Schwert wirst du dich nähren und deinem Bruder dienen. Und es wird geschehen, dass du auch ein Herr sein und sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Das waren diese Verheißungen für Esau. Und er lebte auch von diesem Zukunftseindruck in der Gegenwart. Christen wissen, dass alle, die jetzt noch in der Welt als groß gelten, einst alle Knie vor Gott beugen müssen. Deswegen leben wir ohne Angst, weil wir wissen, die müssen sich alle beugen. Wir leben also von der Zukunft, von dem Fertigen aus. So lesen wir es ja in Philipper 2, Vers 10 auch, nicht? Dass sich alle Knie beugen müssen. Alle Zungen bekennen, dass Gott der Herr ist. Und wenn dieser Segen zu Isaak gesagt wurde oder Isaak den Jakob segnete, Völker werden dir dienen. Alle Knie müssen sich beugen vor Gott. Dann hatte der gegenwärtige Leben schon einen ganz anderen Motor. Und dieser ganz andere Motor soll auch uns beherrschen. Alle Knie werden sich beugen vor Gott. Wie sie auch heißen mögen. Professor, Doktor, Doktor, Doktor und noch was, ja. Oder König und Kaiser und wie auch immer sie heißen. Alle müssen sich beugen. Und das kann uns doch jetzt schon frei machen, dass wir auch anders leben, freier. Und nicht in Zittern vor den Titeln der Welt. Und uns nicht etwa schlecht vorkommen, weil wir die Titel nicht haben. Weil wir keinen Doktortitel, keinen Professortitel haben. Brauchen wir keine Minderwertigkeitskomplexe haben. Die werden sich alle beugen müssen. Alle gleich. Alle gleich. Das ist dann ein Leben von der Zukunft aus. So wie es ja auch in Offenbarung 3, Vers 9 steht, die Gemeinde, die Erweckungsgemeinde, sollte auch von der Zukunft aus leben. Und da sagt der Herr zu der Gemeinde zu Philadelphia, ich werde die Leute dazu bringen, dass sie niederfallen bei euch. Die da aus der Satansschule sind, sie sollen erkennen, dass ich Gott bin. Ich werde sie dazu bringen, dass sie niederfallen und Buße tun. Und sie werden erkennen, dass ich Gott bin. Leben von der Zukunft aus. Und da bliebe die Gemeinde in der Bescheidenheit vor Gottes Wort. Und sagt, ja, so wird es sein. Dann freuen wir uns jetzt schon, dass alles gut wird. Jetzt schon, obwohl wir das noch gar nicht sehen. Wir werden nicht heute ein griesgrämiges Gesicht machen, weil alles so traurig ist. Und wenn das mal da ist, dann werden wir uns freuen. Nein, wir freuen uns jetzt schon, weil wir wissen, dass es eintritt. Und dass es da ist. Gottes Verheißungen stehen jetzt schon fest. Der Glaube fürchtet sich nicht, sondern er handelt frei, schon im Blick auf den endgültigen Sieg. Wir werden siegen und leben, weil die Macht der Hölle durch Jesus Christus besiegt wurde am Kreuz. Wir werden siegen und leben. Und noch eins, Jakob segnete im Glauben, haben wir gelesen, auf das Zukünftige und bestätigte die lebendige Hoffnung. Er wies auf die Hoffnung vor Gott hin, zu Gott hin, das verheißene Land einzunehmen. Er wies darauf hin. Er segnete Josefs Söhne, Ephraim und Manasse, und verhieß ihnen Erbteile dort. Ja, das heißt doch, dass das Leben in Ägypten schon eingerichtet war, diesmal einzunehmen. Da hat man noch nicht gesagt, jetzt sind wir in Ägypten, jetzt bleiben wir in Ägypten und es ist furchtbar in Ägypten. Nein, jetzt lebten sie ja im Blick auf das Erbteil. Das nehmen wir ein. Wir richten uns schon innerlich darauf ein. Mal sehen, wann es losgeht. Die Freude ist jetzt schon da, dass wir das einnehmen. Und das prägte ihren Alltag trotz des Lehmziegel stampfen und dort zurechtmachen für die Bauten des Pharaos. Wir werden unser Erbteil kriegen. Deswegen redete Jakob von dem Zukünftigen, damit sie sich ausrichten in ihrem Jetztleben auf das. Er ordnete auch an, nicht seine Gebeine im Land Ägypten zu begraben, sondern in Israel. Ist das wunderbar? Weil ihm das so verheißen ist. Ja, hier werde ich nicht liegen bleiben. Ich bin eingerichtet auf Israel. Auf die Verheißung des Landes, die mir Gott gegeben hat. Und das präge ich heute. Deswegen schreibe ich das heute schon rein in mein Testament. Nicht, was ich jetzt gerade erlebe, sondern ich bin da zu Hause. Und diese Freude sollt ihr mit mir teilen, bringt meine Gebeine dorthin. Und er sagte, dass Israel zurückkehren wird in das Land Abrahams. So lebte das Volk in dieser Hoffnung und betete genau in dieser Hoffnung. Und Josefs Kinder sollten viele werden. Das steht alles in 1. Mose 48 niedergeschrieben. Vers 4, Vers 16 und Vers 21. Im Lande Israel werden sie sich ausbreiten. Alles verheißen. Wahrer Glaube steht immer in der Erwartung des Zukünftigen. Und der Gläubige richtet sein Leben danach ein und hat deswegen keine Zeit, sich mit den untergeordneten gegenwärtigen Dingen streng auseinanderzusetzen, als ob sie wichtig wären. Sie sind nicht wichtig. Ägypten ist vorübergehend. Ist nur momentan. Vorübergehend. Wir bleiben da nicht. Brauchen wir uns also auch nicht aufregen. Wir gehen ja weiter. Es ist nur die Frage, wann. Aber wir wissen das. Denn auch Josef redete weiter von den zukünftigen Dingen durch den Glauben, indem er ja anordnete, nicht nur so wie Jakob sagte, nehmt meine Gebeine mit, sondern Josef sagt, meine sollt ihr auch mitnehmen. Jakob sollte in Israel begraben werden, so sagte, aber Josef sagt, meine auch. Denn wir sind hier nicht zu Hause, das weiß ich. Und ich lebe heute schon so, als ob ich da bin, wo ich hinkomme. Und darum sage ich mit Freuden, nehmt meine Gebeine mit. Das haben wir in Hebräer 11 gelesen, aber das ist ein Spiegel für das momentane, oder sagen wir, ein Hinweis für das momentane Glaubensleben der Christengemeinde zu Jerusalem und darüber hinaus. Schaut, wie weit die Väter im Glauben schauten und ihren Maßstab dort setzten, um heute richtig zu leben. Und jetzt kommen wir zu diesem Wort, was wir schon mal zitiert haben. Wie viel mehr ihr, die ihr jetzt Jesus kennt, solltet viel mehr von dem sicheren, festen Punkt in der Zukunft aus leben. Im Heute. Und nicht den Kampf mit den Dingen heute führen. Denn die machen traurig. Die machen krank, müde und matt. Sie machen ärgerlich. Sie sind nicht wert, dass wir sie beachten oder ihnen so viel beimessen, als ob sie Leben bewirkten. Er redete auch durch den Glauben von einer gesicherten Heimat, obwohl sein physisches Leben zu Ende ging in Ägypten. Josef starb in Ägypten. Und doch redete er von einer anderen Heimat. Wenn ihr aus Ägypten zieht, 1. Mose 50, nehmt meine Gebeine mit. Ich lese mal die Verse 24 bis 25 da drin. Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe. Und Gott wird euch heimsuchen und aus diesem Land führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Kindern Israel und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so führt meine Gebeine von dannen. Also starb Josef. Noch Zukunftshoffnung mitten im Tod, im Sterben. Er starb physisch, aber er wusste, hier bin ich nicht zu Hause, weder im Tod noch in Ägypten, sondern in dem Land der Verheißung. Da bin ich zu Hause. Und mit diesem Glaubensblick ließ er auch sein physisches Leben los. Das war ein ganz anderes Sterben, als gewöhnlich der Mensch stirbt. Das gewöhnliche Sterben ist immer verbunden mit Angst und Aufgabe, Verlust. Man verliert alles, jetzt ist alles zu Ende. Das war nicht zu Ende. Er starb und sagt, wir leben in der neuen Heimat. Jetzt fängt es erst richtig an, nimmt meine Gebeine mit. Diese Beispiele sollten also der Gemeinde zeigen, dass sie unbeirrt, egal welche Umstände, welche Eindrücke die Zeit ihnen gibt, unbeirrt im Glauben auf die Wiederkunft Jesu ausgerichtet sein sollen und sein Reich. Und aus dieser Ausrichtung handeln sollen als Zeugen in dieser Welt. Kinder Gottes erwarten immer die Wiederkunft des Herrn. Sie stehen in dieser aktiven Erwartung. Von Anfang an, wo lebendige Gemeinde war, war das immer so. Der Apostel Paulus schrieb das ja auch in 2. Korinther 5, Vers 1 und 5. Da spricht er von dem Wissen. Das wissen wir. Wir leben von diesem Wissen aus, ganz konkret. Wir erahnen das nicht irgendwie nur, sondern wir wissen das. Und das prägt unser Leben jetzt schon, dieses Wissen. Ich lese uns mal diese Verse. 2. Korinther 5. Wir wissen, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir ein Bau haben von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Das wissen wir. Und weil wir das wissen, weil wir so befestigt sind, können wir getrost auch die zeitlichen Dinge vorbeigehen lassen. Darüber sehnen wir uns sogar, weil wir das wissen, dass das so ist. Wir wünschen sogar, das einzunehmen. Sehnen wir uns auch nach dieser Behausung, die vom Himmel ist und uns verlangt, dass wir damit überkleidet werden. So doch, wo wir bekleidet und nicht bloß erfunden werden. Denn weil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind beschwert, weil wir noch in der Hütte sind. Zumal wir wollen ja lieber entkleidet sein, nicht entkleidet sein, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott selbst, der uns das Pfand, den Geist gegeben hat. Also wir haben ja wiederholt in den Stunden uns gesagt, dass der Glaube und dieses Leben von Gott, aus Gott, für Gott kommt. Kein Glaube von Menschen, kein Glaube von unten nach oben, sondern Glaube von oben nach unten wieder nach oben, durch den Heiligen Geist. Und hier steht es auch wieder. Das alles von Gott. Wir wissen, dass wir eine feste Behausung haben. Das wissen wir von Gott. Wir sehnen uns nach dieser festen Behausung. Das Sehnen ist von Gott, weil wir wissen, dass die Behausung da ist. Und solange wir hier sind, leben wir in der Erwartung dessen. Natürlich tragen wir noch manches mit uns herum, was nicht in die künftige Heimat passt. Aber unsere Freude bleibt ungetrübt, weil wir wissen, die Heimat ist da, der neue Leib ist da, wir haben dort eine gesicherte Zukunft und jetzt dürfen wir alles, was wir hier verordnet bekommen haben zu tun, im Blick auf diese Zukunft tun und einladen. Auch Petrus, der Apostel, schrieb in 2. Petrus 3, und ich komme da zum Schluss, Folgendes, Vers 13 und 14. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung. Wir warten darauf. Wir warten auf das, was verheißen ist, in welchem Gerechtigkeit wohnt. Da, in dieser Warteposition, stehen wir und handeln im Jetzt. Wir warten auf das ganz gewisse Fertige, auf das, was uns niemand mehr nehmen kann. Darum, meine Lieben, weil ihr darauf warten sollt, tut Fleiß, dass ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet. Das bedeutet, übersetzt in die Praxis, darum, dass ihr in der Warteposition stehen sollt, ereifert euch nicht mehr an den zeitlichen Abläufen und Dingen. Sie sind es nicht wert. Nehmt Abstand, bleibt in der Warteposition, registriert, was da ist. Aber wie sagt meine Frau dann immer bei gewissen Situationen, in 100 Jahren ist das alles vorbei. Alles vorbei. Warum wollen wir uns jetzt aufregen darüber? Sind wir ja gar nicht mehr da? Alles vorbei, haben wir nichts mehr mit zu tun? Ja, so ist das. Da ist alles vorbei. Ne? Wir sollen warten und uns nicht wieder gängeln lassen, weder von den Zeitbezügen jetzt, noch wie die hebräische Gemeinde, von dem Rückblick in den alttestamentlichen Gottesdienst. Unser Glaubenshandeln soll nicht matt werden, sondern durchhalten bis zum Ende. Denn lebendiger Glaube führt zum Schauen, zum Ziel hin. Dieser lebendige Glaube des Schauens, das wir jetzt schon im Geist tun. Und hier gilt das Wort aus Johannes 16, was der Herr sagt: Ich will doch wiederkommen. Und euer Herz soll sich doch freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Denn Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist unser Schmuck, das ist unser Ehrenkleid. Und damit werden wir vor Gott bestehen, wenn wir das Vollkommene, die Herrlichkeit Gottes, einnehmen werden. Das soll uns jetzt schon hier prägen.